deine Meinung sagen. Doch ich kann's nun mal nicht lassen, kann dein Gesicht nicht mehr tragen. Für alle, die einfach alles wissen, nicht worum es wirklich geht, ihr Leben längst verraten haben, für all die sing ich dieses Lied. Dieses Lied. Schau mir in die Augen, sieh in mein Gesicht. Du kannst es gar nicht glauben, doch ich hasse dich. Für alle, die einfach alles wissen, nicht worum es wirklich geht, die ihr Leben längst verraten haben, für all die sing ich. Dieses Lied, dieses Lied. Schau mir in die Augen, sieh in mein Gesicht. Du kannst es gar nicht glauben, doch ich hasse dich. Mein Gesicht, du kannst es gar nicht glauben.